drauf los, einfach nach Bauchgefühl. Und nehm auch mal den umständlichen Weg. Manchmal seh ich hinterher und meistens viel zu spät, dass es da auch Abkürzungen gibt. Manche schütteln über mich den Kopf, doch egal, wer es nicht verstehen will, ich weiß doch, ich geh meinen Weg und hör damit nicht auf, auch wenn ich mal scheiter und in die falsche Richtung lauf. Ich geh meinen Weg, nicht immer geradeaus, doch wenn ich zurückschau, dann war's genau der, den ich brauch. Ich hab auch schon im Übermut am eigenen Ast gesägt, uns erst gemerkt, wenn's steil nach unten geht. Es macht nicht immer gleich viel Spaß, nicht alles führt zum Ziel, doch das ist wohl Teil von meinem Stil. Manchmal schüttel ich auch selbst den Kopf, und wenn ich's nicht gleich verstehen kann, weiß ich doch, ich geh meinen Weg und hör damit nicht auf, auch wenn ich mal scheiter und in die falsche Richtung lauf. Ich geh meinen Weg, nicht immer geradeaus, doch wenn ich zurückschau, dann war's genau der, den ich brauch. Wenn du mich anschaust und dich fragst, was ich da mach, dann hoffe ich, du verstehst, wenn ich dir sag, ich geh meinen Weg. Ich geh meinen Weg. Ich geh meinen Weg und hör damit nicht auf, auch wenn ich mal scheiter und in die falsche Richtung lauf. Ich geh meinen Weg, nicht immer geradeaus, wenn ich zurückschau, dann war's genau der, den ich brauch.